Jetzt geht's los! Prost, Kameraden! Rollbauer ist heute angesagt, Rollbauer so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzler, mein Ideologe. Geh ich in die Kneipe rein, hau mir ein paar Bierchen rein. Und aus dem Bier und aus dem Korn fühl ich mich enorm in Form. Lanza dröhnt aus der Musicbox, immer wieder bis ich cut. Lanza dröhnt aus der Musicbox, immer wieder bis ich cut. Rollpower ist heute angesagt, Rollpower so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzler, mein Ideologe. Scheiß auf die Alten, scheiß auf die Blagen, ja, ich kann auch mehr vertragen. Denn hier bin ich nicht allein und so wird es immer sein. Hier sind alle meine Freunde, hier versteht man meine Song. Ja, hier bin ich nicht allein und ich bin stolz, ein Proll zu sein. Rollpower ist heute angesagt, Rollpower so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzler, mein Ideologe. Und grüne wieder, und so wird es immer sein. Denn ich bin stolz, ein Proll zu sein. Rollpower ist heute angesagt, Rollpower so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzler, mein Ideologe. Die Wirtin dieses Fieseret hat was gegen KDF. Doch die Sau kann uns nicht hören, wir wollen nur noch Rollpower. Alle Spießer sehen schwarz, Platz 1 in den Trinkercharts. Rollpower, der Mega-Hit, und alles grölt bei Lanza mit. Rollpower ist heute angesagt, Rollpower so wie ich es mag. Bier ist heute meine Droge, Alfred Tetzler, mein Ideologe.